von ganzem Herzen. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen deinen Namen, Herr. Wir erheben deinen Namen heute Abend. Halleluja, Jesus, du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige. Du bist der Überwinder. Halleluja, du bist die pure Liebe. Halleluja, du bist der, der auf dem Thron sitzt. Du bist das Lamm und du bist der Löwe, Herr, der brüllt. Halleluja, du bist der starke Gott. Du bist der starke Gott. Halleluja, du bist der Allmächtige. Halleluja, der war und der ist, der ich bin und der wiederkommt. Halleluja, der wiederkommt. Wir freuen uns, Herr, dass du wiederkommst. Halleluja. Und dass wir zu dir entrückt werden. Halleluja. Wir danken dir, dass du noch eine große Ernte vorher, Halleluja, einbringst. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Alle Ehre geben wir dir. Alle Ehre, alles Lob geben wir dir, dem, der auf dem Thron sitzt und der regiert. Und der regiert und dem diese Welt gehört und dem dieses ganze Universum gehört und vor dem sich jedes Knie beugt im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und jede Zunge bekennt, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus, du bist Herr, du bist Herr, sag mal, du bist Herr, Jesus, du bist Herr, kein anderer ist Herr, du bist Herr. Halleluja, du regierst, du sitzt auf dem Thron. Halleluja. Oh, Halleluja. Und wir mit dir. Danke, Herr, dass du uns hochversetzt hast. Halleluja, dass du gering geworden bist, ein Mensch geworden bist, damit wir Gottes Söhne werden können. Herr, das ist so gewaltig, Herr. Darüber werden wir die ganze Ewigkeit staunen. Herr, was du aus uns gemacht hast, Herr, wie du uns erhoben hast, Herr, dass wir nicht mehr Würmer sind, die auf dem Boden herumkriechen und Staub essen, sondern dass du uns zu echten Söhnen des Vaters gemacht hast und dass nichts mehr zwischen uns steht. Weißt du, dass nichts mehr zwischen dir und Gott steht? Er hat dich gerecht gemacht. Er hat dich mit seinem Blut erkauft. Er hat dich gewaschen. Er hat dich weiß gewaschen. Siehst du das? Weiß gewaschen, egal was du getan hast. Egal was du gedacht hast. Egal was du mal gesagt hast. Er wäscht uns weiß wie Schnee. Er erinnert sich nicht mehr daran. Und er sagt heute auch, du sollst dich auch nicht mehr daran erinnern, weil ich habe dich gewaschen mit meinem Blut und mein Blut. Halleluja. Redet besser als das Blut Abels. Mein Blut ist reine Vergebung. Mein Blut ist reine Heilung. Mein Blut, Halleluja, hat den Feind besiegt für immer. Halleluja. Wir sind in diesem Blut, wir stehen in diesem Blut und wir schwimmen in diesem Blut. Halleluja, wir sind bedeckt. Nicht nur äußerlich, weil es ist keine äußerliche Sache auch, sondern es ist von innen. Halleluja, mach dir bewusst, sein Blut fließt in dir. Halleluja, durch jede Zelle, durch dein ganzes Sein. Du bist eins mit ihm, wir sind eins mit Jesus gemacht worden. Eins mit ihm, er der Weinstock, wir die Reben. Wir sind der fruchtbringende Teil des Weinstocks. Und wir sind, ja, direkt eingepfropft, die eingepfropften Zweige. Und wir ziehen aus dem Weinstock. Zieh mal, wir ziehen aus dem Weinstock. Da sind alle Nährstoffe, da sind alle Stoffe, die du jemals brauchen wirst. Alles ist in ihm, alles ist in ihm. Da ist Heilung, da ist Befreiung. Halleluja, da kommen deine Gedanken zur Ruhe, da ist Frieden. Halleluja, wenn du von ihm trinkst. Und es ist Zeit, dass wir trinken von ihm, dass wir nehmen von ihm. Weißt du, er hat den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Halleluja. Und zwar 600 Liter hat er sogar gemacht. Ist der Hammer, oder? Und für seine ganze Braut macht er das. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, dass wir in dir zu Hause sind. Wir sind angekommen. Weißt du, du bist angekommen. Du musst nicht mehr suchen, sondern du bist angekommen. Halleluja. Jeder, der hier ist, jeder am Livestream. Gott sagt, du bist angekommen. Du bist in meinem Vaterhaus. Bleib in meinem Vaterhaus. Bleib einfach da drin. Du musst gar nicht wieder raushuschen und da wieder reinhuschen, sondern du kannst dich einfach da niederlassen. Im Vaterhaus. Halleluja. Oh, wo alles immer wieder neu ist. Halleluja. Wo die erlesensten Speisen da sind, damit du von ihnen isst. Wo du Gemeinschaft hast mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Also wir wurden geboren, Gemeinschaft zu haben. Wir wurden nie geboren, alleine zu sein. Schon im Natürlichen, Gott hat Adam auch nicht alleine gelassen. Er hat ihm eine wunderbare Eva gemacht. Und am Anfang war ja auch alles ganz wunderbar. Halleluja. Und er, das heißt nicht, dass du verheiratet sein musst. Aber du hast diese Gemeinschaft mit ihm. Und die ist das Kostbarste, was es in dieser Welt und in der zukünftigen Welt gibt. Diese Gemeinschaft von Herz zu Herz, wo du seinen Herzschlag spürst. Weißt du, wir können den Herzschlag Gottes spüren. Wir können spüren, wir können seine Gedanken erkennen. Wir können, ja, erkennen, was er denkt, wie er fühlt, was ihm Freude macht und was ihn traurig macht. Halleluja, wir sind für diese Gemeinschaft bestimmt. Und Herr, wir danken dir. Oh, Halleluja. Und vorhin haben wir gesungen, Your love is sweeter than wine. Deine Liebe ist süßer als Wein. Und Herr, wir danken dir für deine Liebe. Wir tauchen tief in deine Liebe hinein. Oh, danke, Herr. Weißt du, in seiner Liebe wird doch alles hart. Weißt du, die Welt ist hart. Die ist tough und sie ist kalt, weil sie die Liebe Gottes nicht kennen. Aber mach dir immer bewusst und du hast immer diese Liebe in dir. Und diese Liebe macht es wieder weich. Halleluja. Und macht dich weich. Halleluja. Macht dein Herz weich. Danke, Herr, für deine Liebe. Oh, danke, Herr. Wir preisen dich. Ah, es ist so gut mit dem Herrn. Es ist so gut mit dir, Herr. Es ist einfach nur gut. Wir lieben es, mit dir zusammen zu sein. Wir lieben die Gemeinschaft mit dir. Herr, das ist nie langweilig. Das ist immer stark. Es ist immer erfüllend. Es ist immer erfrischend. Es ist immer Offenbarung gebt, erweiternd. Herr, wie David es gesagt hat, die Enge meines Herzens mache weit. Weißt du, wir sind nicht für Enge bestimmt, sondern für Weite. Mach dich mal weit. Weit. Weißt du, weit. Weit. Weit. Die Liebe macht dein Herz weit. Weit, da bist du nicht mehr eng. So, was hast du? Und ich liebe jeden. Und ich liebe diese ganze Welt. Weißt du, ich habe im Lobpreis gesehen, wie Jesus die Welt, wie die Weltkugel einfach an seinem Herzen hielt. Und wie sehr er diese Welt liebt. Dieses Staubkorn im Universum. Er liebt diese Welt. Er hat sich hingegeben, voller Liebe für diese Welt, für dich, für mich und für jeden Menschen. Halleluja, für deine Nachbarn. Herr Müller rechts, Frau Meier links. Halleluja. Hammer. Halleluja. Er hat sich für die Machthaber dieser Welt hingegeben. Er hat sich für die Armen dieser Welt hingegeben. Er hat sich für die Reichen dieser Welt, die Stolzen, die Demütigen, für jeden. Und er will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gerettet wird. Rettung, Herr, wir rufen heute Abend Rettung aus. Rettung in dieses Land, Rettung in diese Welt. Rettung, es gibt einen Retter. Es gibt einen Retter, der rettet, der heilt, der befreit. befreit. Oh, Halleluja, der neues Leben gibt, der neue uns zu neuen Schöpfungen macht. Halleluja, Rettung rufen wir aus. Rettung, Rettung. Danke, Herr, dass gerade heute, Herr, Millionen gerettet werden auf diesem ganzen Erdkreis. Und dass es wie eine Lawine weitergeht in jedem Land dieser Erde. Halleluja, und sie dich erkennen, den sie gekreuzigt haben. Halleluja. Gott. Danke, der gnädige Gott. Danke für deine Gnade. Herr, wir danken dir für Gnade. Wir danken dir, dass Gnadenzeit ist. Nicht Zeit des Gerichts, sondern Gnadenzeit. Dass wir in den Tagen der Gnade leben. Halleluja. Und wir setzen jeden Menschen heute frei, diese Gnade anzunehmen. Sprechen hinein, nehmt diese Gnade an, die umsonst ist. Umsonst, umsonst. Danke, Herr, dass wir nichts bringen mussten oder bringen müssen. Halleluja, um gerechtfertigt zu sein. Alles, was wir jetzt tun, ist aus Liebe. Herr, für das, was du für uns getan hast und wer du für uns bist. Oh, wer du für uns bist. Halleluja. Ich sehe wirklich wie Wellen von wirklich Erweckung und Ernte in diese Länder kommen. Ich sehe die Schweiz auch besonders. Halleluja. Die Länder auch Mitteleuropas. Halleluja. Danke, Jesus, für Wellen der Erweckung. Halleluja, die in unsere Länder fließen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wie wir auf den Straßen tanzen. Halleluja. Und wo es nur noch ein Thema gibt. Jesus. Jesus. Halleluja. Kannst du sehen? Erhebt deine Augen auf und sieh. Heb deine Augen auf. Nimm sie vom Boden weg. Sondern heb sie auf und sieh. Die Ernte, die ist schon da. Und es geht sie einzufahren. Halleluja. Kommst du mit auf den Mähdrescher? Nimm deinen Platz auf dem Mähdrescher ein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Flutest diese Welt. Halleluja. Danke, Herr, für Überflutung dieser Welt mit deiner Herrlichkeit. Überflutung, Herr, dieser Welt mit Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Und dass die Schleier weggenommen werden. Die Schleier werden weggenommen. Und sie erkennen, so wie wir erkannt haben. Herr, wir nehmen die gleiche Gnade, die du uns gegeben hast, Herr. Wir nehmen die für die Menschen in unserem Umfeld, für die Menschen in unserer Stadt, unserem Land. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Und lass gerade den Herrn zu dir sprechen. Lass den Herrn, frag den Herrn, was machst du gerade? Was zeigst du mir? Was tust du? Halleluja. Ergreif es. Nimm Offenbarung. Ich setze geöffnete Augen frei. Halleluja, dass du siehst, was der Herr tut, was der Herr tun will in unserer Mitte und auch darüber hinaus. Halleluja. Danke, Jesus, für geöffnete Augen des Herzens. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Bashika Baba Baba Baba Baba. Oh, La Shika Baba Baba. Kola Varajiba Sito. Dobra Shika da da da da. Oh, La Shendo Varajiba Sito. Oh, das ist eine Fülle des Heiligen Geistes. Eine Fülle des Heiligen Geistes. Fülle. Oh, das Fülle. Greif einfach die Fülle rein. Wir greifen in die Fülle. Greifen in die Fülle hinein. Die Fülle. In die Fülle deiner Herrlichkeit. In die Fülle deines Seins. In die Fülle deiner Macht. Die Fülle von dir, Herr. Die Fülle von dir. In die Fülle. In die Fülle von dir, Herr. Du bist die Fülle. Wir sind in dir zur Fülle gebracht. Fülle. Fülle. der Seele erhebst du dich. Auch ihr am Livestream, erhebt euch, erhebt deinen Blick und sieh. Und sieh, was Gott in dieser Zeit tut. Oh, danke, Herr. Das ist ein Wirbel. Das ist ein Wirbelwind. Das ist ein Wirbelwind. Das ist ein Wirbelwind auf dieser Erde. Der Wirbelwind des Heiligen Geistes. Und er setzt seinen Leib in Brand. Er setzt dich in Brand. Es ist zu spät mit deinem Land. Es ist zu spät für euer Land. Es ist nicht zu spät. Gott sagt, es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät, egal wie es aussieht. Es ist nicht zu spät, wenn mein Leib nicht sagt, es ist zu spät. Aber ich sage nicht, dass es zu spät ist. Halleluja. Und Herr, wir sagen nicht, dass es zu spät ist. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht zu spät für unsere Länder. Wir sagen Gnade, Gnade für unsere Länder, Gnade, Umkehr, Buße, Halleluja, Erweckung. Jesus, du kommst nicht zu spät. Du kommst nicht zu spät. Du kommst nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Elias, einfach der die Söhne zu den Vätern kehrt und die Väter zu den Söhnen, und dass wir das wirklich über unserem Land und Europa freisetzen und dieser Welt. Halleluja, wie diesen Geist, der die Väter, natürlich als auch geistliche, Väter zu den Söhnen und Söhnen zu den Vätern kehrt. Und Gott sagt es, damit ich das Land nicht mit dem Fluch schlage. Halleluja, Herr, mach dich einfach eins, Herr, wir setzen wirklich den Geist Elias frei in unseren Ländern, in dem Namen Jesus, in dieser Welt, der die Herzen der Väter zu den Söhnen kehrt und der Söhne zu ihren Vätern. Halleluja, dass keine Spaltung mehr ist in den Ländern, sondern Versöhnung. Herr, wir rufen Versöhnung aus, Versöhnung in unsere Länder, Versöhnung, dass die Herzen, die voneinander abgekehrt waren, zueinander kommen. Versöhnung der Herzen. Halleluja. Ich danke Jesus. Danke Jesus für mächtige Versöhnung in unseren Ländern. Halleluja. Danke Jesus. Danke Herr, dass das passiert. Dass es passiert. Dass es passiert, Herr. Wir sagen auch heute, Herr, wir ehren unsere Väter, die Väter dieses Landes und der Länder, die vertreten sind, hier auch bei Glory Life. Wir ehren das Erbe, das du uns gegeben hast. Halleluja. Halleluja. Und wir segnen die Söhne, die hervorkommen und stark werden und aufwachsen und auch stärker werden als die Väter. Halleluja. Danke, Jesus. Ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Halleluja. Heute sagen wir auch unter den Ländern Versöhnung und ein Herz und eine Seele. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Noch einen Eindruck hattest. Halleluja. Einfach auch ja, ruhig in diese Richtung. Oder für jemanden vielleicht auch ja, persönlich, dann komm nach vorne und teile ihn mit uns. Und was du gesehen hast, prophetisch. Ich sah die Flaggen, und zwar Deutschland schwarz, rot, gold. Und ich sah, dass Gott sagte, schwarz ist weggewaschen, die Sünde ist weggewaschen durch das Blut Jesu, und Gold für die Herrlichkeit, die einzieht. Und ich sah, wie so Blutstropfen runterfielen vom Kreuz auf Deutschland. Und ich sah, wie inmitten Deutschland die Flamme, Stichflamme, riesengroß war zum Flächenbrand. Und Gott sagt, dass er uns aussendet für Deutschland und für die Welt, um Weltenveränderer zu sein. Und die Herrlichkeit wird sich massiv ausbreiten wie noch nie. Und dann sah ich die Schweiz mit dem Kreuz. Und ich sah, wie Gott diese Länder verbunden hat durch das Kreuz hindurch. Und die Menschen konnten zukommen, die konnten auch hierher kommen, um sich ausrüsten zu lassen. Und es wird eine neue Welle sein, wo die Menschen kommen werden, um sich ausrüsten zu lassen, damit sie als Söhne der Herrlichkeit in die Welt hinausgehen können. Halleluja, danke Jesus. Momentan ist die Situation ja irgendwelche Umstände, irgendwelche Probleme, sei es ein Virus, sei es Energiekrise, sei es irgendein Krieg. Die Menschen versuchen auf irgendwie und finden halt doch keine Lösung und sie wissen eigentlich, sie finden keine Lösung. Und das ist auch das, was im Psalm 144 steht. Ihre Worte sind Lug und Trug, selbst wenn sie schwören, lügen sie. Und dann sagt da David, wenn du uns rettest, können unsere Kinder ungestört aufwachsen. Also er bezieht sich drauf, wenn Gott das macht, dann sind unsere Vorratskammern randvoll, gefüllt mit unterschiedlichen Speisen. Und wichtig ist, dass wir wirklich dran festhalten an der Zusage, dass Jesus das Land errettet sehen will. Dass wir nicht drauf schauen, wie schaut's aus, wie schauen die Umstände aus, sondern wirklich dran festhalten, was sagt Jesus? Und nicht das, was momentan einem vor die Füße läuft oder was Kollegen sagen. Ich habe zwei Ernteszenen gesehen, und zwar ging es um Heuernte. Früher, und als ich noch Kind war, war das so, dass der Bauer hatte so einen Haufen Heu vor sich und dann nahm er die Gabel und hat den Heuhaufen auf den Wagen geladen. Und dabei ging ganz, ganz viel wieder verloren. Da ist ganz viel wieder zurückgegangen auf die Erde, sodass es ganz mühsame Arbeit war. Und die Arbeit heute bei der Heuernte, das ist ja maschinell alles und da wird alles kompakt zusammengedrückt und zusammengepresst, sodass da nichts verloren geht. Und Gott sagt, wenn in den früheren Erweckungszeiten nachher viel wieder verloren ging, jetzt bricht eine neue Zeit an, wo nichts mehr verloren geht, wo ich dafür schaue, dass es alles kompakt zusammenbleibt. Und so habe ich das geplant und so wird es kommen. Amen. Wuhu. Ich hatte immer wieder diesen Vers, ich glaube in 1. Korinther steht, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Ich glaube, ja, Gott will uns einfach herausfordern und ermutigen, einfach auch für Neues, für das zu glauben, was wir noch nicht gesehen und gehört haben, unser Vorstellungsvermögen einfach erweitern und zu trennen von Altem, Gewohntem, auch in unseren Gedanken auch neu zu denken. Und ja, Vater, und das setzt sich frei einfach über uns, ja, über jedem Einzelnen. Das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hast du bereitet für jeden Einzelnen deiner Söhne und Töchter, für jeden, die dich lieben. Und wir danken dir, wir empfangen das. Danke, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Hatte noch jemand etwas, was du weitergeben möchtest? Ja. Ich habe einen Baum gesehen mit so richtig große, dicke Früchte und drumherum sind viele Menschen gestanden. Und das bedeutet, dieser Baum mit diesen dicke, große Früchte, das ist einfach Erntezeit. Du erntest jetzt, was du gesät hast. Es ist die Zeit der Ernte. Und Gott ermutigt dich heute Abend, dich auszustrecken nach diese Früchte im Glauben zu empfangen. Das sind Dinge, wo du lang dafür gebetet hast, wo du lang dafür geglaubt hast, wo du gefastet hast, wo du dich ausgestreckt hast. Und diese Früchte sind da, diese Früchte sind reif. Und es ist Zeit der Ernte. Die Erntezeit ist da. Amen. Yes. Halleluja. Dann wollen wir weitergehen und das Wort hören. Also wir haben ja schon viel Wort gehört. War ja schon alles voller Wort. Halleluja. Und Astrid, juhu, du ergreifst das Wort von Neuem. Sehr schön, ich freue mich drauf. Oh, Halleluja. Halleluja, so stark, so stark. Wow. Weißt du, es ist das Beste, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Wenn wir aus Glauben leben, weißt du, das ist ein Geschenk, aus Glauben leben zu dürfen. Nicht mehr abhängig sein vom Sichtbaren, sondern aus Glauben zu leben. Und dafür ist eines wichtig, dass wir uns an Christus festhalten. Weil wenn wir uns nicht an ihm festhalten, dann können wir auch nicht aus Glauben leben, dann leben wir aus dem Sichtbaren. Und das ist so dieses Schiff, dann sind wir wie so ein schwankendes Schiff, das hin und her schwankt, voller Zweifel ist und nicht weiß, soll ich geradeaus gehen, soll ich links gehen, soll ich rechts gehen. Und deswegen sagt ihr in Römer 13, 14, haltet euch an Jesus Christus, den Herrn. Weißt du, halte dich an Jesus Christus, den Herrn. Halt dich fest an ihn, lass ihn nicht los und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Ich finde es so cool, da sind so viele Anweisungen drin, die uns einfach ein Leben hier auf dieser Erde ermöglichen, das einfach nicht von dieser Welt ist. Das sind Anweisungen für uns, die wir das neue Leben haben. Nicht für Menschen in der Welt. Oder das heißt an der Elberfelder die gleiche Bibelstelle, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Weißt du, wenn wir Christus anziehen, dann sind wir überkleidet mit ihm, mit seiner Gegenwart, mit dem, was ihn ausmacht. Wow, und da spüre gerade so einen Hunger, noch mehr von Christus überkleidet zu werden. Noch mehr von ihm. Weißt du, er will dir alles schenken, so wie wir am Anfang gehört haben. Und dieser Hunger ist da, dieser Hunger. Weißt du, ich glaube, das ist auch dieser Ruf. Das ist dieser Ruf von Jesus. Komm näher zu mir. Komm tiefer zu mir. Halt dich noch mehr an mich fest. Schau nicht mehr auf das Sichtbare. Komm tiefer. Die Tiefe ruft der Tiefe zu. Weißt du, das ist die Zeit, wo die Tiefe der Tiefe zuruft. Oh. Tief, weißt du, wir sind tief in ihm. Tief in ihm. Oh, und ich danke dir, Herr, dass du jeden heute Abend, der hier ist und auch der im Livestream zuschaut, noch mehr begleitest mit dir. Wir sind hungrig, von dir begleitet zu werden, noch mehr von dir zu empfangen, noch mehr von dir zu bekommen. Wir sind hungrig nach dir. hungrig, Herr. Hungrig. Hungrig. Wir strecken uns danach aus, so zu sein wie du. Dass Dinge, die in unserem Leben sind, die noch nicht in Ordnung sind, wo wir noch weltlich denken, wo wir noch weltlich handeln, wo wir noch menschliche Gefühle haben, die nicht von dir sind, dass du die wegnimmst, Herr. Lass uns diese Liebenden sein. Diese Liebenden. Lieben. Lieben, so wie du liebst. Frei von menschlichen Gefühlen, frei von Eifersucht, frei von Neid, frei von Hass, frei von Mangelgedanken. Lass uns lieben, Herr, so wie du liebst. Und wir danken dir, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir wollen uns an dich halten. Wir wollen uns nicht mehr an irgendwas in der Welt halten, sondern du, Herr, an dich wollen wir uns halten. Weil wenn wir uns an dich halten, dann geht's uns gut. Dann schauen wir auf dich. Herr, du bist der Anfänger und der Vollender. Und ohne dich ist alles nichts. Lass uns auch noch tiefer erkennen, wie sehr wir dich brauchen. Lass uns wegkommen von eigenem Tun. Zeig uns, wo noch Dinge sind, wo wir denken, das packe ich, das schaffe ich. Reiß es raus, Herr. Reiß es raus. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, wo wir aus unserem eigenen, aus unserem Fleisch leben, wo wir unseren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben, sondern jetzt ist die Zeit, wo Jesus aus uns hervorkommen soll. Weißt du, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, nicht morgen. Jetzt ist die Zeit. Er braucht uns. Er braucht uns. Er braucht uns, um die Ernte einzufahren. Deswegen sagt er, haltet euch an mir fest. Weißt du, wenn ich mich an jemanden festhalte, ich kann mich ja nur an jemanden festhalten, dem ich vertraue. Wo ich weiß, wenn ich mich an dieser Person festhalte, dann geht's mir gut. Da kann ich was lernen von dieser Person. Da kann mir was beibringen. Da kann ich vorwärts kommen in meinem geistlichen Wandel. Weißt du, Jesus sagt diese Dinge nicht ohne Hintergrund. Da ist jedes Wort in der Bibel im Wort wert zum Nachdenken. Weißt du, er sagt, haltet fest. Haltet fest. Gebt's nicht her, diesen Schatz, den ihr bekommen habt. Durch dieses neue Leben. Werft's nicht weg. Lasst nicht achtlos auf der Seite liegen. Sondern haltet, haltet diesen Schatz fest. Haltet euren Herrn fest. Weißt du, durch den Heiligen Geist ist ja Jesus in dir. Aber wenn wir uns nie um ihn kümmern, wenn wir immer nur den alltäglichen Sorgen und Problemen nachgehen, da halten wir ihn nicht fest. Weißt du, es ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Wir entscheiden uns, an ihm festzuhalten, uns von ihm verwandeln zu lassen, uns immer tiefer ziehen zu lassen. Weißt du, ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo in uns eine neue Entschiedenheit hervorkommt, Jesus nachzufolgen und uns nicht mehr vom Verderber durcheinanderbringen zu lassen, wo wir bereit sind, kühn und mutig hinzustehen und hinauszuschreien in die Welt, Jesus ist der Herr. Und du lässt dich nicht mehr abbringen. Ich spüre das richtig. Da ist eine neue Entschiedenheit, wo uns heute Abend ins Herz legt. In die Tiefe unseres Herzens. Und das ist so gut. Entschieden sein für Gott, entschieden sein für Jesus, entschieden sein für die Wahrheit. Da gibt's für den Teufel keinen Raum mehr. Du bist entschieden für die Wahrheit. Das spreche ich heute aus über dir. Entschieden für die Wahrheit, entschieden für deinen Herrn einzustehen, entschieden die Wahrheit zu sprechen, entschieden. Ohne Menschenfurcht, frei von Menschenfurcht, entschieden, geleitet von der Liebe, geleitet von ihm, übernommen von ihm, immer mehr übernommen, aus der Tiefe, aus der Tiefe. Die Tiefe ruft der Tiefe zu, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Hörst du seinen Ruf, hörst du seinen Ruf, hörst du ihn? Er sehnt sich danach, immer tiefer, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Wow, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Jesus liebt dich und er hat dich auserwählt und auserkoren und vorherbestimmt für diese Zeit. Amen. Ja, er hat dich auserkoren für diese Zeit. Und weißt du, er hat dich nicht nur auserkoren und gesagt, ja, jetzt mach mal, sondern er hat dir wirklich auch alles gegeben, was du brauchst. Weißt du, das habe ich immer wieder, dieses Wort einfach, du hast alles, was es braucht. Und das habe ich jetzt nicht nur erfunden, das steht auch in der Bibel. Also im Epheser 1,3 kennt ihr alle die Stelle, heißt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und dann habe ich mich mal so gefragt, so ja okay, Segen hört man oft, was genau heißt es eigentlich? Und so, mir sind gleich so ein paar Worte gekommen, ja Gunst, auch die Fähigkeit oder die Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und Wikipedia hat dann noch gesagt, ist ein Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade. Weißt du, das ist das, was wir zugeteilt bekommen haben. Einfach, weißt du, die Fähigkeit und Gunst, einfach Dinge zu tun. Einfach weißt du, nicht nur irgend so ein gewisses Maß an Fähigkeiten. Weißt du, ich meine, jeder Mensch hat ja seine Talente und Fähigkeiten, was er gut kann, was er weniger gut kann. Aber hier heißt es von jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Also wirklich, das muss ja irgendwo alles sein, weißt du. Das heißt, er hat uns wirklich alles zugeteilt. Weißt du, alles zugeteilt, was wir an Gunst brauchen, was wir an Möglichkeiten brauchen, dass ich bei dir, weißt du, an der Arbeit oder wo du auch bist, einfach die Türen öffnen, ohne dass du es verstehst, dass du einfach Möglichkeiten bekommst, ohne dass du jetzt groß danach geschaut hast. Und das ist einfach so. Du hast einfach alles, was es braucht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du dir dessen auch bewusst bist, weißt du, dass du nicht, wenn du in deine Probleme kommst oder in deinen Alltag kommst, dass du nicht reingehst mit der Haltung, oh Mist, wie mache ich das jetzt, sondern dass du erstmal so die Grundhaltung hast, hey, ich habe alles, was es braucht. Das ist ganz interessant, es gibt, habe ich mal gehört, also es gibt in Amerika haben sie ja diese Militär, ihre Spezialteams und dann so die Oberspezialeinheit, da die Besten von den Besten sind diese Navy Seals und die haben da auch beim Aussortierung, also richtig heftigen Aussortierungsprozess, ich glaube, wer sich da bewirbt, kommt am Ende so 10% durch oder so. Und in diesem Training, was die da haben, wo dann die meisten durchgehen, gibt es dann eine Woche, die nennen sie da die Hell Week, also Höllenwoche so. Und das sind die 5,5 Tage am Stück sind die da im Training und haben maximal 4 Stunden Schlaf, also insgesamt in der ganzen Woche. Ja, genau. Und das ist so, und dann habe ich halt mal ein Interview von einem gehört, der das durchgemacht hat und der das auch geschafft hat. Und er hat gesagt, ja, du musst da mit dem Mindset reingehen, ich bin schon Navy SEAL und das ist jetzt nur, um zu zeigen, dass ich einer bin. Und weißt du, das ist einfach nur eine Kopfsache, weil irgendwann hat er gesagt, irgendwann ist es wirklich nur noch Kopfsache, einfach nur weiter, dein Training, irgendwann bist du wahrscheinlich vom Verstand gar nicht mehr so ganz da. Aber, und weißt du, Aber so ist es bei uns auch, weißt du? Du musst eigentlich nur wissen, hey, ich habe von Gott alles gekriegt, was es braucht. Und all die Anforderungen, all das, was auch an Herausforderungen kommt, das ist nur, um zu zeigen, dass ich es habe. Das ist nicht, um irgendwie, damit ich da hinkomme, sondern es ist, um zu zeigen. Und das habe ich dann auch gesehen, weil Segen kommt, das Wort kommt, glaube ich, aus dem Lateinischen und heißt eigentlich sowas wie Zeichen oder Kennzeichen. Das heißt, am Segen werden die Leute eigentlich sehen, wer du bist, weißt du? Das ist genauso, am Segen wird es offenbar, es wird gezeigt, hey, Gott ist mit dir, weißt du? Die Welt wird daran sehen, wie gesegnet wir sind, daran wird sie sehen, hey, die haben wirklich was, die haben ja wirklich was anderes, was nicht von dieser Welt ist. Und genau, und so will einfach auch Gott, dass wir in diesem Segen leben und uns dem auch immer mehr bewusst werden. Und genau, also das ist auch vielleicht nicht immer einfach. Ich habe dann noch, ja, einfach auch, wenn du den Segen bekommen willst, habe ich dann noch denken müssen an Elisa und Elia. Und weißt du, das war auch eigentlich eine interessante Geschichte, weil Elisa, der musste da wirklich dranbleiben. Der Elia, der war nicht so, ach ja, komm, ich gebe dir alles, ach, du bist so ein toller Kerl. Der hat ihn eigentlich sogar weggeschickt. Das war so am Ende. Ging es ja darum, dass dann Elia enthoben werden würde und Elisa wollte sich halt noch den Segen holen. Aber dann, Elia hat dann so gesagt, also heißt es in 2. Könige 2, Vers 2, und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und meine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie ging nach Bethel hinab. Weißt du, und später hat Elia ihn nochmal weggeschickt oder versucht wegzuschicken. Weißt du, das war jetzt nicht so wie irgendwie so herzlich willkommen, ja, doppelter Segen und jetzt komm doch nach vorne und hol dir deinen Segen ab. Sondern es war wirklich, geh nur weg. Aber Elisa hat gesagt, nee, ich will meinen Segen, ich komme jetzt trotzdem, ich gebe dir hinterher, ob du willst oder nicht. Weißt du, du musst ein bisschen auch dranbleiben. Weißt du, nicht einfach sich nach der ersten, nur weil es nicht so sich einladend einfühlt, dich gleich fortjagen lassen. Und ich glaube, wenn du so liest, den Rest so, Elia, ich glaube, das war alles andere als einladend. Der war ziemlich launisch oft, so kam es einem vor. Also du merkst schon, bei Elisa war das Herz richtig, dass der wusste, hey, ich will den Segen und ich lasse da alles mit mir machen, aber ich hole mir das. Und er hat am Ende den doppelten Segen bekommen. Weißt du, das hat auch wahrscheinlich das, was er da durchmachen musste oder so, hat einfach auch sein Herz wirklich darauf vorbereitet, den Segen dann zu tragen. Und weißt du, bei Elisa siehst, was auch wichtig war, auch eine Stelle weiter gleich, ist dieser Fokus, weißt du, der Fokus darauf, weil dann gibt es nämlich Leute, die halt auch spitz gekriegt haben durch den Propheten, durch den Geist wahrscheinlich, dass Elia zum Herrn gehen wird und die wollten Elisa, haben damit konfrontiert, da heißt dann im Vers später, da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte auch, ich habe es erkannt, seid still. Also, weißt du, er hat sich gar nicht rausbringen lassen. Weißt du, die wollten alle kommen mit, ja, das ist das neue prophetische Wort, du musst jetzt hier, Elia geht heute, Panik oder was weiß ich. Aber Elisa hat einfach gesagt, ja, ich weiß, komm, aber es gibt wichtigere Dinge. Weißt du, und es ist auch heute so. Manchmal, man hört dann von manchen prophetischen Worten, wo man manchmal auch gar nicht weiß, ob die wirklich prophetisch sind oder nicht. Aber weißt du, wo du dir dann sagst, selbst wenn das jetzt ist, selbst wenn Jesus die nächste Woche wieder kommt oder sonst wann, weißt du, du musst trotzdem fokussiert sein. Weißt du, es kann sogar ein Wort von Gott sein oder ein prophetisches Wort, was, wenn du es falsch auffasst oder irgendwie falsch aufnimmst, dich trotzdem von deinem Fokus abbringt. Und weißt du, bei Elisa, das war auch wahrscheinlich, die wollten ihn so ein bisschen rausbringen. Weißt du, ja, jetzt Elia, der wird zum Herrn gehen. Was machst du jetzt? Hast du schon dich irgendwie abgesichert oder keine Ahnung. Aber Elisa wusste, hey, mein Fokus ist, ich will den doppelten Segen, ich will den Segen bekommen vom Herrn und ich bleibe da dran und wenn ich mit Elisa mit aufsteigen muss oder ich weiß nicht, aber ich werde mir diesen Segen holen und er hat ihn dann auch bekommen, weißt du? Und ich glaube, gerade deswegen ist es auch wirklich wichtig, nicht sich von allem, was so auch im Geistlichen manchmal hin und her fliegt, sich ablenken zu lassen. Weil es ist wirklich wichtig, dass du weißt, was Gott mit dir tun will. Weißt du, wo will Gott dich haben? Wo will Gott, dass du stehst? Weißt du, nicht jedes prophetische Wort muss immer auch genau dich betreffen. Vielleicht will Gott, dass du genau da weitergehst und genau das tust, was du gerade tust, auch wenn morgen schon Jesus wiederkommt oder so. Also, dass du einfach wirklich drauf bleibst, weil es ist, glaube ich, gerade in der Zeit wirklich, das merke ich bei mir selber, dass irgendwie so viele Ablenkungen, weißt du, du musst nur kurz dein Handy nehmen, irgendeine App öffnen und du kannst schon wieder 5 Minuten irgendwo gewesen sein. Und was ich dann noch gehört habe, manchmal ist es so, selbst wenn du die kurze Ablenkung hast, bis du dann wieder voll fokussiert bist, gehen nochmal 15 Minuten oder so. Also es ist, weißt du, einfach lass dich nicht ablenken, gerade in den Dingen Gottes, aber auch sonst nicht. Weißt du, es ist so wie so eine Gewohnheit, weißt du, dann sagst du, okay, an der Arbeit lenke ich mich mal ein bisschen ab, aber weißt du, dann hast du später deine Zeit mit Gott und dann lenkst du dich da auch ab, weil du es schon gewohnt bist. Nein, lass einfach, bleib fokussiert, weißt du, bleib fokussiert und lass dich wirklich nicht rausbringen. Amen. Amen. Wir sind gesegnet mit jeder Segnung in der Himmelswelt. Ja, das ist eine fantastische Verheißung. Das ist wirklich stark. Und Jesus hat den Weg frei gemacht, für uns gestorben am Kreuz. Und wir haben alles, was wir brauchen. Richtig gut. Wenn man jetzt aber mal so in die Christenheit schaut und mal schaut, was sehen wir denn so um uns herum, wir haben viele Denominationen, Konfessionen, es gibt viel Spaltung, es gibt viele Christen, die wirklich zu kämpfen haben und schwer haben, da fragt man sich ja, wie kann das denn eigentlich sein? Das passt doch jetzt gar nicht zu diesen Verheißungen, zu den tollen Sachen, die wir gerade gehört haben. Ja, an Jesus festhalten, wir haben Kraft, wir haben jede Segnung. Ja, und was wir wissen müssen, ist, dass wir einen Widersacher haben. Ja, es gibt einen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt und es muss uns klar sein. Und wir haben einen Widersacher, der gegen uns ist. Und wir müssen ihn kennen. Ja, es ist wichtig, diesen Feind, den wir haben, dass wir ihn kennen und dass wir auch wissen, wie er agiert und welche Möglichkeiten er hat. Na, wenn du in den Krieg ziehst, musst du wissen, was kann dein Gegner? Welche Möglichkeiten hat er? Wie kann er dich angreifen? Ja, und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Na, das wissen wir, es geht nicht gegen Menschen. Aber es gibt diesen Widersacher. Jesus nennt ihn den Vater der Lüge, ja, in Johannes 8, Vers 44. Und ich möchte mal mit euch ein bisschen anschauen, wie er agiert und wie wir diese Lügen erkennen können. Und er hat diese Lügen wirklich perfektioniert, ja, und hat damit über die vielen Jahre viel Schaden angerichtet. Und es ist gut zu wissen, wie er agiert. Und ich nehme euch mal mit. Matthäus 4, Vers 2, da wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Schon eine klare Aussage und eine harte Aussage. Also bei mir würde das Hungergefühl früher eintreten. So, und jetzt kommt's. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Ja, Jesus aber antwortete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der Teufel Jesus versucht. Da sind zwei Bausteine drin. Er fängt an, wenn du Gottes Sohn bist. Stimmt diese Aussage oder stimmt die nicht? Die Aussage stimmt. Er fängt also mit einer Wahrheit an. Ja? Und dann macht er weiter. Wenn du Gottes Sohn bist, ja, stimmt doch, oder? Ja? So sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Ja? Er fängt mit einer Wahrheit an und dann fängt das an zu verdrehen. Und kommt und versucht uns, oder in dem Fall Jesus, mit einer Lüge zu fangen. Und Jesus widersteht ihm, indem er natürlich das Wort kennt, ja, und sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. So, jetzt wissen wir, der Teufel hat er noch nicht aufgegeben, der macht weiter. Ja, zweiter Versuch. Er nimmt ihn mit auf die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, ja, wieder, fängt wieder mit dieser Wahrheit an, so wirf dich hinab, denn es steht ja geschrieben, ja, er wird seine Engel deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Im Prinzip auch eine Wahrheit, die aus der Bibel kommt, die er aber wieder ganz perfide verdreht, um Jesus zu versuchen. Ja, und Jesus widersteht ihm, wissen wir alle, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, und geht darauf nicht ein. Also daran erkennen wir die Art und Weise, wie der Teufel vorgeht. Und wir wissen, dass ganz viel von diesem Battlefield, ja, in unseren Gedanken passieren. Der Vater der Lüge. Und genau so versucht er das bei uns. Ich versuche mal ein paar Beispiele zu nennen, die jetzt frei erfunden sind, aber die uns das so ein bisschen näher bringen. Nehmen wir mal an, du fühlst dich ein bisschen einsam, ja, und jetzt gibt es so eine Szene, du stehst da vielleicht mit 3, 4 anderen Leuten, der Pastor kommt und fängt an, die Leute zu begrüßen. Einer nach dem anderen und du bist der Letzte, den er begrüßt. Ja? So, die Lüge, ja schau mal, ja? Der Letzte, ja? Du spielst da nicht so eine große Rolle. Zweite Szene, ja, du sitzt da und den beiden Personen neben dir wird die Hand aufgelegt, aber bei dir nicht. Ja? Und dann kommt so eine Lüge und sagt, schau mal, ja, du bist hier nicht besonders viel wert. Ja, das ist, deine Zeit hier ist langsam abgelaufen. Ja, du, schau mal hier, ja, du bist als Letzter begrüßt worden. Ja, oder die beiden neben dir, denen wurde die Hand aufgelegt, dir nicht. Stimmt das? Ist erstmal die Wahrheit. Ja? Ich meine, er muss ja irgendwo anfangen. Ja? Also fängt er an, die Leute zu begrüßen. Also die Wahrheit war, ja, dich hat er als Letzter begrüßt. Die Wahrheit mag auch sein, er hat den beiden die Hand aufgelegt und dir nicht. Das mag ja richtig sein. Aber der zweite Teil ist glatt gelogen und zwar ganz fies. Ja, das heißt, da kommt eine Lüge rein und das fühlt sich für dich vielleicht in dem Moment sogar ein Stück weit real an. Ja, weil du vielleicht gerade dich wirklich einsam fühlst. Ja, und dann passt das irgendwie zusammen und dann kommt genau so ein Gedanke. Der kommt da von oben und jetzt ist die Frage, was tust du? Denkst du diesen Gedanken weiter? Nimmst du den auf? Ja, oder sagst du, nee, stopp. Das Wort Gottes sagt was anderes. Ich bin eine geliebte Tochter oder ein geliebter Sohn von Gott. Ich bin hier in der Gemeinde willkommen. Bist du übrigens, ja. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gaben, deine Fähigkeiten, ja. Das ist, aber so agiert er. Ja? Oder zweites Beispiel. Du bist vielleicht Single und wartest schon längere Zeit auf einen Partner. 15 Jahre zum Beispiel. So, und jetzt kommt der Teufel und sagt, oder kommt dieser Gedanke, der eben sagt, ja schau mal, seit 15 Jahren betest du für einen Partner und er ist immer noch nicht da. Und es wird übrigens genauso weitergehen. Der Partner wird auch nicht kommen und je älter du wirst, desto einsamer wirst du sein. Der erste Teil mag tatsächlich ein Stück weit wahr sein, ja, vielleicht oder der mag wahr sein, du hast noch keinen Partner gefunden. Ja, das ist erstmal die Wahrheit. Der zweite Teil ist eine ganz perfide und fiese Lüge. Ja, ich kann dir zwar jetzt keinen Partner versprechen, aber ich kann dir versprechen, du wirst nicht einsam sein. Wenn du dich einfügst in den Leib Christi, wirst du nicht einsam sein. Es ist eine perfide Lüge. Und da müssen wir einen Stand einnehmen. Und so agiert der Teufel. Und das ist für jemand, der irgendwie außenstehend ist, mag so ein Beispiel sagen, okay. Aber wenn du da drin steckst, dann ist das plötzlich extrem real. Ja? Und das müssen wir erkennen und da müssen wir einen Stand einnehmen und sagen, nein, in Jesu Namen. Und genau mit diesen Art von Lügen hat der Teufel ganz viel angerichtet. Und es fängt so langsam an. Und den zweiten Fehler, den du machen kannst, ist, du nimmst den Gedanken nicht nur auf, sondern du fängst an, den immer wieder zu denken. Du denkst immer weiter drüber nach. Und was passiert dann? Der wird immer stärker, dieser Gedanke. Das fängt an, irgendein Fundament in dir zu sein. Ja, du redest vielleicht mit niemand drüber, aber das wird dann plötzlich immer realer. Genau so agiert er. Ja, und das ist die einzigste Waffe, die er wirklich hat. Ja, ansonsten ist er gebunden. Er ist besiegt von Jesus am Kreuz, von Golgatha. Das ist die einzigste Waffe, die er hat. Aber die hat er perfektioniert. Und das müssen wir wissen, wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Darum müssen wir solchen Lügen sofort, wenn die kommen und du merkst da irgendwas, das fühlt sich nicht gut an, sofort einen Stand einnehmen, zu sagen, nein, in Jesu Namen, das nehmen wir nicht an. Ja, und das will ich euch mitgeben und vielleicht machen wir es so, während ich das jetzt erzählt habe, vielleicht ist euch das ein oder andere gekommen, wo ihr denkt, oh, da ist jetzt gerade meine Lüge. Vielleicht können wir alle mal kurz aufstehen und wenn sowas bei dir gerade hochgekommen ist, dann nimm jetzt einen Stand ein. leise oder laut beten, ganz egal, nimm einen Stand ein und sag, in Jesu Namen, das nehme ich nicht an, das schüttle ich ab von meinem Leben. Schmeiß es raus. Jesus und ich mache mich einfach zum Sprecher für uns alle und du weißt, wie das ist. Du weißt, wenn man da drin steckt, du selber bist versucht worden. Und Jesus, hilf uns, dass wir diese Lügen erkennen. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir diese Lügen erkennen. Und in Jesu Namen, wir sagen uns los davon. Wir weisen das von uns in Jesus' Name. Wir weisen das von uns, wir zerbrechen das in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Gibt es auch eine ganz gute Möglichkeit, was du dann auch noch machen kannst, ist einfach zu sagen, mir egal. Ja? Wenn der Teufel mit irgendwelchen Sachen kommt und dir was erzählen möchte, kannst du einfach sagen, mir egal. Ja? Das interessiert mich nicht, ja? Nicht die Bohne. Ja? Und ich erlebe es immer wieder, wie schnell sich das dann auflöst. Ja? Wie so eine Gewitterwolke, die dann wieder weg ist. Genau. Und Ich bin auf einen Vers gestoßen im 1. Petrus 5, Vers 5. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ja, er sorgt sich um alles, was dich betrifft, was in deinem Leben los ist. Ja, welche Träume du hast, welche Entscheidung du treffen musst. Ja, er kümmert sich um dich. Ja, du brauchst dir um nichts Sorgen zu machen, weil wenn wir uns Sorgen machen, dann ist es wie so ein Anker nach unten, ja? Das zieht dich runter, ja? Du siehst nur noch, was da unten ist, ja? Du siehst kein Land mehr in Sicht, ja? Du siehst keine Lösung mehr, ja? Aber Gott sagt, er kümmert sich doch um alles, ja? Und ich habe das letzte Woche erlebt, am Mittwoch kam es so über mich. Kennt ihr das auch so, wenn es über euch kommt, ja, irgendwas, ja, was nicht so vom Herrn ist, ja. Und ich hatte den Eindruck, ich soll jetzt ganz stark für meine Kinder beten, ja, weil die sind ja gerade irgendwo unterwegs und nicht so mit dem Herrn, ja. Und es hat mir so richtig Not auf einmal gemacht, ja. Und dann hatte ich so den Eindruck, ich nehme jetzt diese Sorge, ja, ich knülle das so zusammen, wie man früher so aus so einem Heft so einen Zettel rausgerissen hat und zusammengeknüllt hat. Ich knülle das jetzt so zusammen und ich werfe das jetzt auf Jesus, ja, diese Sorge. Und dann sind mir noch gleich drei andere Sachen auch noch eingefallen. Und dann kam so ein Gedanke, ja, von dem gerade der Patrick geredet hat, ja. Wer weiß, ob die eine Tochter jemals wieder ins Glory Life kommen wird. Ja, dann habe ich die andere Tochter auf dem Auge gehabt. Ja, und dann saß ich am Donnerstag an der Kamera. Meine Tochter fing an, mir zu schreiben, wo ich denn sei. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ich bin im Glory Life. Dann sagt sie, ich bin jetzt in Obereichen, ich komme. Wow, ich denke, sie kommt nie wieder hierher und einen Tag später ist sie hier. Und die zweite Tochter auch noch. Ich war total geflasht. Ich konnte mich nicht einmal richtig freuen, weil ich so, ja, es war fast wie eine Lähmung. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es Gott möglich ist. Weil sie ja von Gott gerade gar nicht so viel wissen möchte. Aber Gott hat gesagt, es ist nur eine Phase. Ja? Und er ist dran. Ja? Und meine Aufgabe ist, den Stand einzunehmen, den er mir zeigt. Und um alles andere kümmert er sich. Ja, er kümmert sich um alles. Ich weiß nicht, was dir gerade Sorgen macht. Dann knüll es mal so zusammen und werf es auf Jesus und sag, weg von mir. Mich zieht nichts mehr runter. Ja, ich erlaube es einfach nicht mehr, weil ich weiß, dass mein Gott sich kümmert. Ja, er sagt, er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Er sorgt sich um alles, was dich betrifft. Also hab keine Angst, ja? Weißt, manchmal ist es so, dass wir zwar Jesus das Steuer unseres Lebens übergeben haben, aber wenn dann so eine Untiefe kommt, dann wollen wir wieder selber da durchschippern. Ja? Aber wir kennen uns doch gar nicht aus, was denn da unten alles ist und was uns noch alles Not machen könnte. Wir wissen nicht, was morgen kommt, so was gerade auf der Welt los ist, was uns gerade alles Angst machen kann. Ja? Wie wir durch die nächsten Winter kommen, werden wir es warm haben. Ja, aber Gott sagt, er kümmert sich um alles. Er ist dein Versorger, also überlass ihm das Steuer. Ja, weil er weiß, was morgen kommt. Er weiß, was morgen in deinem Leben ist. Ja, er kümmert sich um deine Kinder. Er kümmert sich um deine Familie. Er kümmert sich um deine berufliche Laufbahn. Er kümmert sich auch um deine Berufung, dass du den Stand einnehmen kannst, den er für dich hat. Er hat mehr für dich. Ihm ist alles möglich. Ich habe vor einigen Jahren angefangen zu beten, dass ich gern Locken hätte. Ich habe fatzglatte Haare gehabt. Kein Löckchen, ja? Meine Haare locken sich immer mehr. Und ich habe Freude dran, was da für Löckchen rauskommen. Und wenn Gott das schon möglich ist, was ja von uns Menschen so eigentlich nicht möglich ist, wenn man glatte Haare hat, auf einmal lockige Haare hat, ja, außer man lässt sich halt beim Friseur locken machen, wie viel mehr ist mir noch mehr möglich? Ja, wir lesen es ja in der Bibel, ja, dass Todes lebendig wird. Ja, dass Kaputtes wieder heil wird. Vielleicht ist in deinem Körper auch was kaputt. Und du denkst, na, bis jetzt hat Gott ja noch nichts gemacht. Ich habe schon von so vielen Menschen beten lassen. Ja, und es ist nichts passiert. Glaub, dass Gott deine Heilung hat. Ja, weil er hat es getragen. Er hat jeden Schmerz getragen. Ja, den du auf deine Schulter vielleicht noch trägst. Ja? Vertraue ihm. Das ist auch was ich auch im Laufe meines Christseins gelernt habe. Egal was kommt, mich immer zu entscheiden, ich vertraue dir, Jesus. Ich vertraue dir. Ich habe hier jetzt keinen Ausweg. Es kommt mir vor wie in so einer Zwickmühle, ja? Nicht vorwärts, sondern nicht rückwärts und es gibt keinen Ausweg, ja? Aber ich vertraue dir, ja? Weil du hast einen Plan und zwar einen guten Plan. Ich habe mein Leben nicht einfach dir, Jesus, übergeben und mache dann mein eigenes Ding, sondern ich habe dir mein Leben übergeben, weil ich möchte, dass du es übernimmst. Weil du zu meinen Begrenzungen deine Möglichkeiten zustellst. Gott ist gut. Auch wenn das viele Menschen nicht glauben können, weil sie nur das sehen, was sie vor Augen haben. Aber die Menschen müssen Gott erleben. Und vielleicht hat er dich gesetzt an einem bestimmten Platz, an einem bestimmten Ort, damit Gott dort sichtbar wird. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Ja, an der Arbeitsstelle, wo du bist, auf einmal zieht der eine über den anderen her und du sagst auf einmal, du, ich finde ganz toll, wie der das und das gemacht hat. Und auf einmal schwenkt der eine um, der was nicht so Nettes sagen wollte über seinen Kollegen. Weil er nur das eine gesehen hat, sein Ärger, ja. Ja, Gott hat Möglichkeiten, dich zu gebrauchen. Und zwar so, wie du bist, mit deinen Gaben, mit deiner Stimme. Weil er seine Möglichkeiten dazu stellt. Amen. Ha. Halleluja, Gott ist gut. Sag mal, Gott ist gut. Halleluja. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich die ganze Zeit immer uns mit Wahrheit füllen. Weil die Lügen, die der Feind auf Lager hat, einfach da sind. Oder unsere Köpfe schwirren. Deshalb ist es so wichtig, uns zu füllen mit dem Wort und zu füllen mit seinem Geist und zu füllen mit seiner Liebe und zu füllen mit der Wahrheit. Halleluja. Halleluja. Es heißt im Psalm 27, 1 folgende: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er ist mein Licht. Er ist immer Licht, auch wenn ich in Dunkelheit mich fühle. Oder ja, es ist ja nie die Wahrheit. Wir sind immer im Licht, weil er das Licht in uns ist. Er ist mein Licht und mein Heil, meine Heilung, meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor was sollte ich mich fürchten? Wenn der Herr mein Licht und mein Heil ist. Das ist Wahrheit. Halleluja. Der Herr beschützt mein Leben. Vor wem sollte ich erschrecken? Noch eine weitere Wahrheit. Der Herr beschützt mein Leben. Ich bin nicht schutzlos den Feinden, den Mächten, Menschen ausgeliefert, sondern der Herr beschützt mein Leben. Halleluja. Er selbst beschützt mein Leben. Wenn böse Menschen oder, das war alter Bund, Dämonen, sagen wir heute, auch manchmal in Form von Menschen, aber auch so durch Gedanken, kommen, um mich zu vernichten und dann verfolgen und so weiter, dann werden sie stolpern und stürzen. Das ist doch mal eine gute Sache, oder? Halleluja, nicht wir werden stolpern und stürzen und werden nicht auf die Lügen des Feindes hereinfallen, sondern sie werden stolpern und stürzen. Heißt in Jesaja, keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, wirst du schuldig sprechen im Gericht. Halleluja, das ist Wahrheit. Sie werden stolpern und stürzen. Also nicht die Menschen, ja, aber die Mächte. Ein mächtiges Heer umzingelt mich. Dennoch fürchte ich mich nicht. Hast du dich schon mal so gefühlt, als ob ein Heer dich umzingelt und von allen Seiten attackenlos feuert gegen dich? Körperlich, seelisch, geistliche Sachen. Und ich denke da an die Geschichte von Elisa mit seinem Diener. Ne, die waren von einem Heer, der Feind hatte sie wirklich in eine Stadt gebracht und sie waren umzingelt von dem Heer. Und das ganze Heer wollte die beiden Leute. Und überlege, zwei Leute gegen ein ganzes Heer ist ziemlich ungleichgewichtig. Also out of balance, kann man sagen. Aber, Halleluja, was war die Realität? Elisa hat gesagt, Herr, öffne meinem Diener die Augen. Der Diener hat sich gesehen und der Diener hat sich gefürchtet, gesagt. Logisch, also menschlich, absolut verständlich. Aber die geistliche Realität sah ganz anders aus. Und da hat er gesehen, dass überall um die ganze Stadt und in der Stadt feurige Wagen, Engel mit feurigen Wagen waren. Und dann wurden die Feinde völlig mit Blindheit geschlagen, haben sie völlig an der Nase rumgeführt. Es war gewaltig. Aber ein Schlüssel war, sie haben sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Sag mal, ich lasse mich nicht ins Bockshorn jagen. Es ist ganz wichtig in dieser Zeit, dass wir uns nicht ins Bockshorn jagen lassen, dass wir nicht dem Geist der Furcht auf den Leim gehen, dass wir uns nicht fürchten. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben oder der Angst, sondern der Kraft. Das Gegenteil von Angst ist Kraft, ist Liebe und ist Besonnenheit, Disziplin. Das ist das Gegenteil von Angst. Auch wenn sie mich angreifen, dieses Heer, bleibe ich voller Zuversicht. Ist es gewaltig? Das war ein Mensch des alten Bundes. Der kannte Jesus noch nicht wirklich. Also ich denke, seinen Geist hat er schon teilweise gespürt. Aber Jesus war noch nicht ans Kreuz gegangen. Halleluja, wenn ein Mensch des alten Bundes das sagen kann und wir leben in einem besseren Bund, Jesus hat das Werk für uns vollbracht, dann können wir doch sagen, selbst wenn wir empfinden, dass wie ein ganzes Heer alles geht irgendwie gegen mich, ich fürchte mich nicht. Ich bin voller Zuversicht. Juhu! Voller Zuversicht, lass uns voller Zuversicht sein. Wir gehen auch in die nächsten Monate voller Zuversicht. Nicht, weil außen vielleicht alles stimmt, sondern weil wir einen mächtigen Herrn haben und weil dieser Herr größer ist als alles andere. Er ist größere, der Größere lebt in uns. Dieses Bewusstsein brauchen wir. Diese Wahrheit wird in dieser Zeit immer mehr und es ist wichtig, dass sie immer mehr in uns eingepflanzt wird. Es kann nicht sein, dass Herausforderungen kommen und die Christen, die es eigentlich besser wissen sollen, sind die, die sich am meisten fürchten und die größte Angst haben. Kann das sein? Nein! Halleluja! Halleluja! Nein, das kann nicht sein. Sondern wir sind die, die sagen, und ich bin trotzdem voll auf Zuversicht, weil ich habe den in mir wohnen, der größer ist und der das alles schon besiegt hat und für den nichts irgendwas Neues ist oder eine Überraschung ist, sondern der Sieger ist und der Überwinder ist. Und dann ist es so stark. Er sagt, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Und das ist jetzt nicht, Herr, vernichte meine Feinde, bring sie alle um, mach den Garaus mit ihnen, lass mich nie wieder ein Problem haben. Also auch nicht schlecht, ja, aber was hat er gesagt? Ich habe eine einzige Bitte, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit des Herrn anzuschauen und in seinem Tempel nachzudenken. Eine einzige Bitte habe ich, zu wohnen in seinem Tempel, in ihm, mit ihm Gemeinschaft zu haben, für uns im neuen Bund. Wir sind der Tempel des Herrn, er wohnt in uns, wir wohnen auch in ihm, gegenseitig, ja. In seinem Tempel zu wohnen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und die Freundlichkeit des Herrn anzuschauen. Der Herr, wusstest du, der Herr schaut dich freundlich an. Der Herr ist freundlich. Eine Frucht des Geistes ist Freundlichkeit. Wenn du vielleicht schon mal gesagt hast, Herr, ich wünsche mir eigentlich mehr Freundlichkeit, dann schau den Herrn an, der voller Freundlichkeit ist. Der Herr ist freundlich. Der ist voller Freundlichkeit. Wir sind in seinem Tempel, er wohnt in uns und wir haben die beste Gemeinschaft mit ihm. Und weißt du, diese Gemeinschaft bewahrt uns vor Sorgen, bewahrt uns vor Ängsten, treibt die Ängste aus. Weißt du, wenn eine Angst kommt und jeder wird mal davon attackiert, dann versuch dich nicht mit irgendwas Weltlichem abzulenken, es wird nicht klappen. Aber such umso mehr die Gemeinschaft mit dem Herrn und sag, Herr, jetzt habe ich umso mehr Gemeinschaft mit dir. Und die Angst geht, weil der Herr ist Liebe. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn und das macht uns kühn. Willst du kühn sein und mutig? Halleluja, jeder möchte doch kühn und mutig sein, oder? Und das ist unsere Natur. Unsere neue Natur ist die Jesus-Natur, ist kühn, Kühnheit und Mut. Und es heißt auch, die ersten Jünger wurden erkannt, dass sie mit Jesus waren. Und sie waren kühn und mutig. Erinnerst du dich an Petrus, der aufstand am Pfingsttag, noch nie eine Predigt gehalten hat und eine der powerfulsten Predigten gehalten hat ever, wo sich gleich mal 3000 Leute bekehrt haben. Gewaltig, oder? Voll mit dem Heiligen Geist. Voll mit Jesus. Voll mit seiner Liebe. Kühn und mutig. Halleluja, das ist sein Leib. Das sind wir. Das ist die Wahrheit. So denkt Jesus über dich. So denkt er über dich. Tobias, du bist kühn und mutig. Mein tapferer Held. Halleluja. Stark. Und es sagt er zu jedem Einzelnen. Genau, jetzt nicht wieder die Lüge, Hilfe. Jetzt hat sie es nur zu Tobias gesagt. Was ist mit mir? Du sagst ja genau, ich bin genauso stark und mutig. Ich bin kühn. Ein tapferer Held bin ich. Halleluja. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du bist ein tapferer Held. Weißt du, das ist keine Lüge, sondern das ist die Wahrheit. Und so sehen wir uns. Und so sehen wir uns an, wenn wir uns im Spiegel anschauen. Und so sehen wir uns an, wenn wir hier in die Gemeinde kommen. Du bist ein tapferer Held. und du bist stark und du bist kühn und du bist mutig. Und auch wenn du hier rausgehst wieder, bist du immer noch kühn und mutig. Wenn du an deinen Arbeitsplatz gehst, wenn du zum Aldi einkaufen gehst, bist du immer noch kühn und mutig. Und der Größere kommt aus dir hervor, der voller Freundlichkeit ist. Halleluja. Wir fürchten uns nicht. Wir sind stark und mutig, denn der Größere, der Herr der Herren, lebt in uns. Amen. Preist den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Es geht immer wieder um Herausforderungen und in den Herausforderungen bestehen und die Herausforderungen abwehren und so weiter. Und es ist ganz interessant, ich habe schon den ganzen Abend oder ab der ersten Predigt oder ab der zweiten Predigt, auf jeden Fall hat der Heilige Geist immer wieder dieses Wort mir so in meinen Geist so reingesprochen. Und ich habe den Vers nachgeschlagen, der steht in Römer 8, Vers 37, wo Paulus sagt, aber in diesem allen, und er spricht von allerlei Umständen, Herausforderungen, Versuchungen, Dingen, die uns vom Weg abbringen wollen und so weiter. Er sagt, aber in diesem allen, sag mal in diesem allen. Also da ist alles drin, da können wir jetzt alles, was du heute Abend gehört hast, was dann möglich eine Herausforderung gibt, Versuchungen des Teufels, Umstände, was auch immer, Situationen in deiner Familie, in der Welt, Gaskrise, keine Ahnung was, Pandemie, sonst irgendwas, den ganzen Nachrichten rauf und runter, all das, da sagt er, in diesem allen. In diesem allen. Und jetzt, was sagt er? Und das ist das, was er mir so stark einfach wirklich ins Herz reingelegt hat, wo er jetzt schon die ganze Zeit zu mir drüber redet. Er sagt nämlich, in diesem allen, er sagt nicht nur, in diesem allen kommen wir durch. Das ist nicht die Verheißung Gottes für uns. In diesem allen werden wir es schon schaffen. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Oder so nach dem Motto, aber in diesem allen irgendwie wird es gut werden. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Amen. Sag mal, mehr als Überwinder. Also das ist die, und dieses mehr hat er mir so gehighlightet. Weißt du, du kannst ein Überwinder sein und du kannst mehr als ein Überwinder sein. Amen. Du kannst einer sein, zum Beispiel das Beispiel vom Josa mit den Navy Seals, ja. Du kannst einer sein, der nach den 5,5 Tagen mit 4 Stunden Schlaf pro Nacht und Heavy Training und so weiter am Ende rausgeht und sagt, wow, ich habe es gerade so durchgehalten. Ich habe kurz vor der Ziellinie habe ich nicht mehr abgebrochen, sondern ich bin gerade so durchgekommen. Dann bist du ein Überwinder und dann hast du auch tatsächlich die Navy Seals Prüfung bestanden und dann gehörst du auch dazu. Aber weißt du, Paulus sagt, so einer sind wir nicht als Christen, beziehungsweise es ist nicht unsere Bestimmung. Wir sind nicht dafür bestimmt, gerade so durchgekommen zu sein, sondern wir sind dafür bestimmt, mehr als Überwinder zu sein. Das heißt, wir sind dazu bestimmt, nicht nur zu überwinden, sondern mehr als Überwinder. Was heißt das? Also mehr als Überwinder, ich stelle mir das so vor, weißt du, wenn es da einige gibt, die einfach überwinden, so, die springen über die Hürde, ja, so wie beim Stabhochsprung, okay, 2 Meter, ja, haben wir geschafft, okay, 3 Meter, auch noch drüber gekommen, 4 Meter, knapp, fast gerissen, aber gerade noch drüber gekommen, sind Überwinder. Und dann gibt es den mehr als Überwinder und es ist der, ganz egal wie die Hürde ist, der ist immer außer Konkurrenz, der segelt immer irgendwo drüber, der segelt immer irgendwo weit drüber, weit drüber, weit drüber. Weißt du, der hat nicht nur alles, was es braucht, um der Herausforderung zu begegnen, nach dem Motto, okay, immer die Power, was weiß ich, 3 Meter Hürde, jetzt habe ich die Power, um die 3 Meter zu schaffen. 4 Meter Hürde, ich habe die Power, um die 4 Meter zu schaffen. Ich weiß nicht, wie hoch man beim Stabhochsprung springt, habe ich nie gemacht, aber egal, ob 4 Meter jetzt eine hohe Höhe ist oder nicht, oder 5 Meter oder wie viel auch immer, wieder geschafft. Aber weißt du, mehr als Überwinder, das ist einer, der außer Konkurrenz ist. Das ist einer, der nicht nur das hat, was es braucht, sondern das ist einer, der hat so viel Reserven, dass ganz egal, was das Hindernis ist, er ist immer noch locker drüber. Amen. Und weißt du, warum kann Paulus das sagen? Du sagst ja, wie kannst du sowas predigen? Wie kannst du sagen, dass ich mehr als ein Überwinder bin? Ich bin ein schwacher Mensch. Ich habe nur begrenzte Ressourcen. Ich habe nur begrenzte Intelligenz, Fähigkeiten, was weiß ich, geistliche Offenbarung, geistliche Reife und was auch immer man da alles braucht. Wie kannst du sagen, dass ich außer Konkurrenz bin, dass ich mehr als ein Überwinder bin? Ganz einfach. Warum kann ich das sagen? Warum kann Paulus das sagen? Er sagt es dir ja in dem Vers. Er sagt, warum sind wir mehr als Überwinder? Er sagt, durch den, der uns geliebt hat. Amen. Mit anderen Worten, durch den, der in uns lebt, durch Jesus Christus in uns. Weißt du, Jesus Christus ist außer Konkurrenz. Jesus Christus ist mehr als alles, was du jemals brauchen wirst. Jesus Christus hat immer mehr Power, mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frische, als du brauchst, um durch die Herausforderungen zu gehen. Halleluja. Und er lebt in dir. Das ist das Entscheidende. Weißt du, der, der mehr als ein Überwinder ist, lebt in dir. Amen. Die entscheidende Frage ist nur die, lebst du in dem Bewusstsein? Ziehst du von dem, der mehr als ein Überwinder ist? Weißt du, ziehst du im Überfluss oder bist du noch einer, der immer halt gerade so, wieder eine Herausforderung, gut, ziehen wir mal wieder was von Jesus, damit wir das wieder schaffen. Aber weißt du, so sollten wir als Christen nicht leben, so sollten wir auch nicht in die kommende Zeit reingehen. Also das ist das, was Jesus gelehrt hat, auch mit den 10 Jungfrauen, weißt du, die Klugen und die nicht so Klugen, weißt du. Die Klugen, die hatten nicht kein Öl in der Lampe, verstehst du? War nicht so, dass sie kein Öl in der Lampe hatten, aber sie hatten offensichtlich nicht genug Öl, um der Herausforderung, der sie am Ende begegnet sind, nämlich die Zeit, die sie warten mussten auf den Bräutigam, tatsächlich zu begegnen. Das heißt, sie hatten nicht genug Öl in der Lampe. Die anderen aber, die hatten mehr Öl in der Lampe, als sie brauchten. Das heißt, also als jede mögliche Herausforderung. Die waren so gefüllt, dass ganz egal, wie lang sie warten mussten auf den Bräutigam, ganz egal, wie hoch die Hürde war, sie hatten immer noch was übrig. Sie hatten immer noch mehr. Und weißt du, wir sollten als Christen so leben. Weißt du, wie ziehen wir vom Heiligen Geist? Wie empfangen wir vom Heiligen Geist? Manche Christen sind da immer noch so ein bisschen zurückhaltend oder auch so ein bisschen herausforderungsorientiert. So nach dem Motto, oh, jetzt brauche ich ein Wunder, jetzt ziehe ich wieder. Oh, jetzt habe ich wieder eine Situation, jetzt hole ich mir wieder was von Gott. Jetzt habe ich wieder eine Herausforderung, ja, jetzt hole ich mir wieder die Kraft von Gott. Weißt du, eigentlich sollte es so sein, dass du dir gar nicht die Kraft für eine bestimmte Herausforderung von Gott holen musst, sondern dass du so viel Power permanent in dir fließen hast, dass egal welche Herausforderung kommt, aus dir kommt das heraus, was dich zu mehr als ein Überwinder macht. Amen. Der Feind sagt 3 Meter Hürde, dann sagst du, der in dir lacht, Halleluja. Amen. Der im Himmel thront, lacht. Der in dir sagt, wow, mit Leichtigkeit springen wir drüber. Die Kraft in mir, mehr als genug. Amen. Aber was ist der Schlüssel? Verstehst du? Der Schlüssel ist der, dass du tatsächlich dir bewusst machst, ich ziehe von dem, der ohne Maß gibt. Amen. Das heißt, Gott lädt uns ein, wirklich maßlos von ihm zu ziehen. Verstehst du, nicht nur gemäß dem Maß deiner Herausforderung, sondern tatsächlich so, weißt du, dass du sagst, und wenn ich noch voll, weißt du, wenn du vielleicht sagst, ich weiß auch nicht, warum bin ich jetzt so voll mit dem Heiligen Geist, ich weiß gar nicht, wofür ich das brauche, die Kraft, die Power, weißt du, zieh einfach. Amen. Beginne dich für den Lebensstil zu bereiten oder vorzubereiten oder zuzubereiten oder zurüsten zu lassen für mehr als Überwinder. Amen. Also jetzt zum Beispiel, jetzt gibt's ja diese Gasgeschichte da mit dem Winter und da geht's ja darum, wie voll sind die Speicher? Das ist ja die Frage der Nation gerade. Wie voll? Ich meine, da kriegst du jeden Tag Wasserstandszeiger. Ich glaube, jetzt momentan sind sie zu 67,53% gefüllt oder so. Kriegst du jeden Tag einen Wasserstandszeiger, wie hoch jetzt wieder der Gasspeicher gefüllt ist. Ja, in den letzten Tagen hat er sich um 1,38% weiter gefüllt. So reden sie momentan. Ja, aber es geht wirklich darum, es geht um jedes Prozent, dass dieser Speicher mehr gefüllt ist. Und das Ziel ist, dass irgendwann, ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, habe mich jetzt so im Detail beschäftigt, aber das Ziel ist, glaube ich, dass man irgendwann im November mindestens 90% gefüllt hat. Ja. Mindestens zu 90% sollen die Speicher gefüllt sein. Wenn sie zu 90% gefüllt sind, dann schaffen wir es gerade so durch den Winter. Also das ist das Denken der Welt. Das sind die Ziele der Welt. Ja, dass wir gerade so gefüllt sind, dass wir es gerade so durchschaffen. Aber weißt du, das ist nicht das Maß Gottes. Gott hat dir einen Speicher gegeben und Gott hat dir einen Zufluss gegeben, der nicht nur gerade so viel ist, dass es für die Herausforderung reicht, sondern Gott macht dich zu mehr als einem Überwinder. Das heißt, dein Speicher ist nicht nur zu 90% permanent gefüllt, sondern zu, ja, wenn man sagen kann, mehr als 100%, wenn das geht. Ja, der Punkt ist eigentlich der Überfluss. Amen. Überfluss. Was hat er gesagt? Was für ein Leben hat er uns gegeben? Er hat uns ein Leben gegeben in Fülle und Überfluss. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Was ist der Schlüssel zu einem Leben als mehr als ein Überwinder? Der Schlüssel ist, im Überfluss des Heiligen Geistes zu leben. Weißt du, du brauchst Überfluss. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst Überfluss. 80% sind nicht genug, 90% sind nicht genug, 99,78% sind nicht genug, sondern du brauchst Überfluss. Amen. Weil dann bist du mehr als ein Überwinder. Halleluja. Was ist, wenn die Deutschen sagen können, wow, unsere Gasspeicher sind zu 100% gefüllt und dann haben wir noch so und so viel in den Leitungen stehen und da noch und wir wissen noch gar nicht, wo wir es noch überall hin tun sollen, um's aufzubewahren. Also das ist Überfluss. Amen. Und so sind wir als Christen, wenn wir wirklich Gott glauben, weil das ist das Leben, für das Jesus uns gemacht hat. Also Jesus hat dich nicht für ein Leben gemacht, dass du immer es gerade so schaffst. Immer gerade so die Herausforderung schaffst. Amen. Sondern aus der Fülle des Herzens, aus der Fülle Gottes. Diejenigen, die an mich glauben, hat Jesus gesagt, wie die Schrift sagt, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist das Kennzeichen von Strömen? Ströme hören nicht auf. Deswegen sind Ströme, verstehst du? Da werden nicht nur Fässer rausgeschüttet. Wenn es fast leer ist, dann ist es vorbei, verstehst du? Wenn der Gasspeicher, was ich, der Gaskessel in Stuttgart leer ist, dann ist er leer. Aber wenn ein Strom da ist, verstehst du, ein permanenter Strom, dann fließt es immer nach. Und so einer bist du. Amen. Halleluja. Und ich glaube, wir sollten heute Abend einfach zum Schluss, wir sollten nochmal so richtig unsere geistliche Pipeline, jetzt, wenn wir es gerade in dem Bild vom Gas bleiben, weißt du, unsere geistliche Pipeline nochmal so richtig auf übervoll stellen. Verstehst du? Nicht nur, okay, wir wollen so durchkommen durch die nächste Zeit, sondern wir wollen wirklich diesen Überfluss. Wir wollen wirklich gefüllt sein bis zum Rand. Komm, richte mal so im Geist, so einfach, stell das einfach mal so vor. Das ist jetzt einfach nur ein Bild, ja, das dir hilft. Aber einfach so diese Pipeline ist auf dich gerichtet. Du bist dieses Speichermedium sozusagen, ja. Du bist dieser Sohn Gottes, dieser Container der Herrlichkeit Gottes, dass Gott wirklich so richtig füllt. Will. Und nicht nur ein bisschen, so damit du es morgen wieder schaffst oder damit du es bis Sonntag durchhältst oder sonst irgendwas, sondern damit du mehr als ein Überwinder bist. Das heißt, damit du in allem, in alle Zeit, alle Genüge hast und überreich bist. Das ist auch sein Bild. Überreich zu jedem guten Werk. Das heißt, da ist Überfluss. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du für jeden Einzelnen von uns, Herr, diesen Überfluss hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass in dir nicht nur Kraft da ist, Herr, um Herausforderungen zu begegnen. Ich danke dir, Herr, dass in dir nicht nur ausreichend Kraft ist. Ich danke dir, Herr, dass in dir nicht nur ausreichend Weisheit ist. Ich danke dir, Herr, dass in dir nicht nur ausreichend Erkenntnis ist, nicht nur ausreichend Herrlichkeit ist, Herr, sondern in dir ist mehr als genug. Halleluja. Und Vater, ich bete jetzt heute Abend zum Schluss, Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen hier und jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich nicht nur bis zum Rand füllst, Herr, sondern bis zum Überschwappen. Halleluja. Komm, zieh mal. Kassi, kababa. Shakadamandadada. Halleluja. Weißt du, bis zum Überfluss. Halleluja. Weißt du, du musst gar nicht wissen, wofür du das alles brauchst. Du wirst dann schon merken, wenn die Herausforderung kommt, wirst du merken, bist du nur gerade so ein Überwinder oder bist du mehr als ein Überwinder? Daran kannst du dann sehen, ob du im Überfluss getankt hast. Das siehst du daran, dass du mehr als ein Überwinder bist. Das heißt, dass du einfach, auch selbst bei den größten Herausforderungen, einfach durchsegelst im Endeffekt. Einfach durchsegelst, verstehst du? Der Herausforderung begegnest, einfach durchgehst, sie einfach parierst, so wie Jesus die Versuchungen einfach pariert hat, weil er aus einer anderen Warte kam, aus einer anderen Position kam. Der war nicht zu verunsichern vom Teufel, egal wie schlau der daher geredet hat. Verstehst du? Weil er aus einer höheren Warte kam. Und das hängt damit zusammen, wie gefüllt bist du. Amen. Weißt du, es ist an der Zeit, dass du dein deinen übernatürlichen Gasspeicher mal checkst. Weißt du, so wie die Welt jetzt den Gasspeicher checkt immer wieder jeden Tag, solltest du mal deinen Gasspeicher checken, aber deinen übernatürlichen Heiliggeist-Gasspeicher, dein lebendiges Wasserspeicher, dein Substanz der Herrlichkeit-Speicher. Halleluja. Oh, Schaka, komm, streck dich nochmal aus. Komm, da ist noch mehr. Du sagst, oh, jetzt habe ich doch schon genommen. Weißt du, noch mehr, jetzt gibt's noch was, einen Überfluss. Halleluja. Weißt du, so ist so wie bei Mama und Papa, wo sie gesagt haben, jetzt noch ein Löffelchen für Mama und noch ein Löffelchen für Papa. Und irgendwann mal waren alle durch und dann, was hat man dann gesagt? Man hat gesagt, so, und jetzt gibt es noch einen obendrauf. Amen. Und jetzt gibt es einfach noch einen obendrauf. Halleluja. Und Herr, das setze ich frei, Herr. Einfach noch mal ein obendrauf, Vater, heute Abend. Halleluja. Komm, leg noch mal deine Hand auf jemanden neben dir, Schulter oder Kopf oder wie auch immer. Und wir sagen einfach jetzt noch mal zum Schluss, Vater, noch mal ein obendrauf. Noch mal eine Stufe mehr, noch mal ein Stück mehr, noch mal mehr Fülle, Halleluja, mehr Fülle, mehr Überfluss, mehr als genug, Herr. Oh, mehr als genug setze ich frei, Herr. Mehr als genug. Oh, Überfluss, Herr. Ayayayayayayayayay. Shakaraka baka baka da da da. Okoraka baka baka santa ka da da da. Oyoyoyoyoyoyoy. Oraka mamba santa ka da da da da da. Ja, lass uns wirklich uns in diesem Überfluss verlieren. Dass wir es gar nicht mehr messen können, dass es nicht mehr, wie damals, was Hesekiel gesehen hat, nicht nur bis zu den Knien, nicht nur bis zu den Knöcheln, nicht nur bis zu den Hüften, sondern Wasser zum Schwimmen. Unübersichtlich viel, unübersichtliche Fülle, unübersichtlich für unsere natürlichen Menschen, mehr als unser natürlicher Mensch es erfassen kann, Herr. So viel hast du für uns. Herr, das ist das Maß, mit dem du uns gibst, Herr. Das ist das Maß, mit dem du uns füllst, Herr. Und es ist mehr als genug, Herr. Und deswegen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns so füllt, Tag für Tag, immer mehr, immer stärker. Halleluja. Heute Abend, morgen, je übermorgen, die ganze Woche, immer mehr füllt. Halleluja. Mit mehr als genug. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Er ist der, der uns mehr als genug gibt. Halleluja. Rakabakabakabaka. Denk immer dran, das ist dein Maß. Dein Maß ist mehr als genug. Dein Maß ist mehr als Überwinder. Dein Maß ist immer drüber hinaus. Ja? Immer noch mal eins drüber raus. Immer noch mal eins drüber raus. Wenn die anderen sagen, oh, jetzt ist gerade schon genug, dann sagst du, nee, noch ein Schoppen. Noch ein Stück mehr, noch ein bisschen mehr. Halleluja. Einer geht noch, ja? So wie man so schön sagt. Ja? Amen, es ist so. Weil wir sind für den Überfluss bestimmt. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir geben aus diesem Überfluss, weil auch das ist da unser Bewusstsein. Ich habe es gerade zitiert, in allem gibt Gott uns alle Zeit, alle Genüge, damit wir überreich sind zu jedem guten Werk. Also damit wir nicht sagen müssen uns oder sagen, ja, ich habe gerade genug, um einfach vielleicht da auch noch was zu geben heute Abend, sondern dass du wirklich in diesem Bewusstsein auch gibst, jawohl, ich bin überreich, ich habe Überfluss. Ich rechne nicht, die Rechte sieht nicht, was die Linke tut, sondern ich habe Überfluss und aus diesem Überfluss, aus dieser Fülle heraus kann ich geben, weil Gott mich gesegnet hat, überreich, weißt du, auch über den finanziellen Herausforderungen, mehr als ein Überwinder, weit drüber hinaus. Halleluja. Preis den Herrn. Und so wollen wir geben, in diesem Bewusstsein wollen wir geben, hier vor Ort geben wir die Eimer gleich durch, kannst du per Verpflichtungserklärung geben, oder in bar, was dir der Heilige Geist zeigt, du kannst, wenn du über Livestream zuschaust, kannst du die Daten verwenden mit der Kontonummer oder per PayPal. Oder auf die Homepage gehen und die Kreditkarte und per Kreditkarte geben. Tu einfach das, was der Heilige Geist dir zeigt, aus dem Bewusstsein, wow, ich habe Überfluss. Halleluja. Weil dieses Bewusstsein bestimmt über das, wie es ist. Wie es vorher der Josua gesagt hat, wenn du das Bewusstsein hast, ich bin schon ein Navy SEAL, dann erweist es sich. Und genauso ist es so. Du musst das Bewusstsein haben, auch in Finanzen, ich bin schon überreich gesegnet. Und es wird sichtbar werden. Halleluja. Nicht, ich muss es mir noch verdienen oder erarbeiten, sondern ich habe es in ihm. preist den Herrn. Halleluja. Ja, lasst es durchgehen. Ich lese euch noch ein paar ermutigende Zeugnisse vor. Preist den Herrn. Letzten Donnerstag habe ich ja unter anderem in der Glory Life Schule Reparaturwunder freigesetzt. Für Geräte, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, aber es war ganz interessant. Der Heilige Geist hat so geführt und jetzt schreibt jemand aus Hamburg und sagt, ich wurde an meinen Luxustoaster erinnert, als du gebetet hast. Und zwar, der steht schon seit 5 Jahren auf dem Kühlschrank in der Ecke. Nachdem ich innerhalb dieser langen Zeit im Glauben 2-mal probiert hatte, ihn wieder zu starten, es aber nicht funktioniert hatte, mochte ich ihn irgendwie nicht entsorgen, weil er so teuer war. Heute, als ich hörte, wie du erklärtest, warum Gott auch solche Wunder tut, um uns Kosten und Aufwand zu ersparen, dachte ich, ja stimmt, ich probiere es nochmal. Ich sagte zum Herrn, während ich den Toaster vom Schrank holte, also Herr, das ist jetzt die letzte Chance, entweder reparierst du jetzt den Toaster oder ich werfe ihn weg. Nach 5 Jahren, ne? Immerhin. Ich stellte ihn erstmal ohne Hinhalt an. Der Hebel, der den Toast nach unten bringt, funktionierte die ganze Zeit nicht und auch jetzt beim ersten Versuch erstmal nicht. Beim zweiten Versuch jedoch machte es klack. Ich konnte den Hebel runterdrücken, er rastete ein und der Toaster fing an zu toasten. Dann warf ich schnell eine Scheibe Brot hinein und sie toastete wunderbar, sodass ich dann noch zu einem kleinen Abendbrot-Snack kam. Halleluja, preist den Herrn. Danke für die tolle Erklärung, die mir einfach neuen Mut gemacht hat, doch noch an das scheinbar Unmögliche zu glauben. Amen. Halleluja. Das heißt, auch dann, wenn es scheinbar schon längst zu spät ist, weißt du, Gott kann immer noch das Wunder tun. Preis Herrn. Das hier hat mich auch berührt. Es war vom Sonntag jetzt beim Bekehrungsaufruf. Schreibt jemand, sehr geehrter Pastor Karl, gerade habe ich das Gebet gesprochen, also dieses Übergabegebet, das Bekehrungsgebet. Und in diesem Moment kam eine Taube an mein Fenster. Die ganzen Jahre über kam noch nie eine Taube an mein Fenster. Aber als ich das Gebet zu Ende gesprochen hatte, kam die Taube an mein Fenster. Und ich sehe das als ein Zeichen von Jesus an. Er redet auf vielfältige Weise. Das ist so schön. Halleluja. Hammer, hä? Preist den Herrn, das ist echt wunderbar. Preist den Herrn. Hier sind noch Heilungszeugnisse von Hamburg, vom letzten Wundergottesdienst in Hamburg vom 12. Juni noch. Jemand schreibt, seit 2 Jahren haben mir immer die Augen gebrannt. Im Gottesdienst in Hamburg am 12. Juni betete Pastor Georg gegen verschiedene Augenkrankheiten. Seither brennen meine Augen nicht mehr. Halleluja. Es war jetzt am 30. Juli. Jemand anders schreibt auch, am 12. Juni in Hamburg habe ich Heilung bezüglich meiner Augen erfahren. Nun kann ich kleine Schrift ohne Lupe wieder lesen. Halleluja. Preist den Herrn.